Podcast Black Stories, Folge 3 vom Dezember 2007. Der Black Stories Podcast mit freundlicher Unterstützung vom Moses Verlag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Black Stories Podcast bei blog.über.de. Heute leider ohne René, denn der steckt in den Weihnachtsvorbereitungen. Wir haben wieder zwei neue Gäste und diesmal freue ich mich, dass Susanne da ist. Hallo Susanne. Hallo Stefan. Und du hast noch jemanden mitgebracht. Ja. Wer ist denn das? Mein Mann Steffen. Dein Mann Steffen. Hallo. Ja, das war ein Highlight bei euch 2007 garantiert. Natürlich. Ja, logisch, ne? Beste, was gibt. Ja, und hast du noch nicht bereut? Nö. Ich. Und Steffen? Auch nicht. Sag ich nichts Falsches. Ja, damit. Ich merke schon, wir werden heute bestimmt eine lustige Folge erleben. Na? Und ich würde sagen, wir wollen mal keine Zeit verlieren, weil wir sind ja hier zum Spiel. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir los. Die Regeln sind klar. Ich werde eine Story vorlesen. Ja, dahinter steckt eine Geschichte, die ihr rausfinden müsst. Ne? Und ihr dürft halt nur Ja- oder Nein-Fragen stellen, so dass ich nicht irgendwie in Erklärungsnot komme oder so. Okay. Und falls ihr auf der falschen Spur seid, dann werde ich euch schon versuchen zu retten. Ja. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Die heutige Folge steht unter dem Motto Gesundheit. Und die Story dazu ist, eine Frau starb bei bester Gesundheit. Und jetzt seid ihr dran. Gut. Hatte sie einen Unfall? Nein. Sie ist doch krank geworden. Ja. Starb sie eines natürlichen Todes? So. Ja, wie jetzt? Ja oder nee? Nein. Ich darf nicht eines natürlichen Todes. Sie wurde vergiftet. Nein. Aber sie ist von fremder Hand. Sie sind ins Koma gefallen. Nein, das auch nicht. Und nochmal, ihr habt am Anfang die Frage gestellt, ob sie krank war, ne? Ja. Also, in der Geschichte ist es halt so, dass man eigentlich Ja und Nein sagen kann dazu. Okay, also sie ist bei bester Gesundheit abgenippelt. Und sie starb nicht eines natürlichen Todes. Wo ist es? Das war keine Vergiftung. Gut, also müssen wir eigentlich nur verschiedenste Todesarten erschossen, erstochen, weil eines natürlich... Nicht eines natürlichen Todes, heißt ja, sie wurde ermordet. Richtig. Jetzt ist die Frage, wie kam sie ums Leben? Ja. Familienstreitigkeiten. Und auch die Frage, warum? Ach so, okay. Familienstreitigkeiten, nein. Beziehungsstress. Nein. Die ist bei der Geburt des Kindes gestorben. Nein, das aber war nicht ein natürlicher Tod. Ja. Okay. Du bist dran. Ja, überleg mir schon. Ja, ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht im ersten Moment klingt. Nee. Eine Frau starb bei bester Gesundheit. Warum stirbt man? Wie alt war denn die Frau? Das steht hier nicht. Das tut auch nichts zur Sache. Sache. Genau. Okay. Aber die hat vorher wirklich gelebt, real. Ja. Bei bester Gesundheit. Sag mal so, also es ist etwas sehr Tragisches. Wenn man sich Verkehrsunfall bester, hattest du schon, warte nicht. Kein Verkehrsunfall. Kein Verkehrsunfall. Nee, nee, sowas nicht. Aber wann ist man bei bester Gesundheit? Wenn man so mittleres Alter hat, wenn man glücklich, zufrieden ist? Kannst du auch mit 90 bei bester Gesundheit sein. Naja. Na, also das ist du mehr... Sagst, mit dem Alter hat nichts zu tun. Genau, das hat nichts mit Alter zu tun. Sie ist halt gesund und... Stirbt plötzlich. Auf einmal war sie tot. Ein Verkehrsunfall war nicht. Also müssen wir davon ausgehen, dass ein... Die ist spazieren gegangen und war im Wald und dann hat sie der Blitz getroffen. Nee, sowas auch nicht. die war segeln mit ihrem neuen Lover und der Mann durfte das nicht wissen, also alles auf heimlich, also wusste auch niemand, wo die ist. Und dann ist sie mit dem Boot ins Wasser und plumps ertrunken. Stefan hat ja gesagt, mit Familienstreitigkeiten. Genau, also so, wie gesagt, nochmal die Anfangsfrage, ob sie gesund war, hat der gefragt. Mhm. Und das ist halt, kann man beides zu sagen, ja und nein. Jetzt konnte er daraus irgendwas machen. Also wenn ich euch da jetzt noch einen Tipp gebe, dann die habt ihr ja quasi die schon... Die war süchtig irgendwie, die war alkoholabhängig oder drogenkrank oder sowas. Nein. War die auf einer Party? Nein. Wie kommst du denn jetzt auf eine Party? Ja, weiß ich doch nicht, kann doch sein. Also auf jeden Fall war sie... Also nicht eindeutig gesund sozusagen. Sie war dick, sie war zu dick, hatte sie Übergewicht? Nein. Und wie kommst du jetzt darauf? Stefan sagt, sie war bei bester und Gesundheit, schränkt es aber gleichzeitig ein. Kann ja sein, dass jetzt wirklich jemand fettleibig ist und daran plötzlich... Und hat eine Wurst gegessen und plötzlich war sie tot. Nee, das ist völlig falsch. Und die Frage ist ja auch, sie ist ja dann tot. Aber kein natürlicher Tod. Ja, ja. Wie kann man denn auf nicht natürliche Art und Weise sterben? Ja, sie wurde ermordet. Genau. Und von wem oder wie oder was? Du hast gesagt, Familie ist es nicht, Freunde sind es nicht, bla bla. Die hat in einer Bank gearbeitet und ist beim Bankraub erschossen worden. Nein. War ein Auftragskiller. Richtig. So, jetzt hast du ja schon mal einen wichtigen Hinweis. Bin ich gut oder bin ich gut? Mafia. Nein. Gibt es noch Auftragskiller? Die hat auf dem Strich gearbeitet. Nee. Die Frage ist Auftragskiller, ja. Wer? Naja, wir beauftragten Auftragskiller. Kann eigentlich nur irgendwas in der... Die ist Richterin gewesen und hat jemanden in den Knast geschickt und deswegen hat der sich gerecht und die erschießen lassen. Nein. Okay. Ein Auftragskiller, aber sowas engagiert man doch eigentlich nur, wenn man jemanden nicht leiden kann. Aber warum kann man den nicht leiden? War da vielleicht... Er hat mal den Rasen mit der Nagelschere geschnitten und der Nachbar fand sie so ätzend. Nee. Also erinnert mich sehr an eine Black Stories Folge, die wir schon mal hatten. Das ist ein ähnlicher Fall. Jetzt hätte man die hören müssen. Ja, ne? Schön. Ja. Schön, dass du es jetzt sagst. Ja, hätte ich mir gut. Auch vorher glatt nochmal alle Folgen angehört. Genau. Hatte sie Schulden? Nein. Das also steht hier nicht und es tut damit auch nichts. Okay. Auftragskiller. Naja, Auftragskiller, wie gesagt, in der Politik kann ich mir ja soweit, kennt man ja aus Filmen, dass jemand, sagen wir mal, ein sehr hohes politisches Amt hat, womit ein anderer nicht klarkommt, irgendwie, dass man als Politiker Entscheidungen trifft. Völlig falsch. Nee, die hat gedacht, dass sie eine ganz schlimme Krankheit hat und elendig abnippeln muss und hat selber jemanden beauftragt, der sie umbringt, damit sie das nicht erleben muss. Jetzt kommt man der Sache schon viel näher. War schon ganz heiß. Warum bringt man sich dann nicht selber um? Jetzt muss ich noch rausfinden, also... Was du gesagt hast, dass sie selber den engagiert hat sozusagen. Sie hat den selber engagiert? Das ist engagiert. Schon richtig, genau. Jetzt ist die Frage, warum? Weil sie die Lebensversicherung abgreifen wollte für irgendein, weil sie das Geld brauchte. Nein. Hat mit Geld nichts zu tun. Nein. War die nachher wirklich tot oder hat sie nur so getan? Nee, die war wirklich tot. Ja, die war verseucht. Die hatte irgendeinen furchtbaren Virus. Glaube ich nicht. Ja, das ist schon... Warum mit Auftrag, wenn man ein Auftragskiller, warum bringt man sich da nicht selber um? Das ist bestimmt weil der Schlüssel nicht auf die Reihe gekriegt hat. Das ist bestimmt der Schlüssel dazu. Ja, aber nochmal zur Story. Eine Frau starb bei bester Gesundheit. Jetzt müsst ihr nur kombinieren und dann habt ihr eigentlich die Lösung. Sie hat einen Auftragskiller engagiert, der versehentlich nicht die Zielperson, sondern die Frau erschossen hat. Sie selber erschossen hat. Genau. Jetzt kommt schon, nee. Stefan. Ja, die hatte eine Zwillingsschwester. Nein, damit hat sie nichts zu tun. Okay. Also der Auftragskiller hat sie umgebracht. Ja, ja. Genau. Im Auftrag von ihr. Und selber. Sie hat ja auch den Auftrag gegeben, ne? Warum macht man sowas? Boah. Ihr seid ganz dicht dran, also viel fehlt nicht. Also sie hat wirklich gedacht, dass sie krank ist. Richtig. Krebs? Naja, so ähnlich. Okay, also irgendwas ganz Schlimmes. Ja. So. Jetzt ist ja die Frage, du hast gesagt, sie hat gedacht, dass sie krank ist. Ja. Ist nicht ganz richtig. Sie wusste, richtig. Dass sie krank ist. Ja, ist auch richtig, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht hundertprozentig richtig. Also es ist nicht hundertprozentig eindeutig. Diese Halbaussagen. Also ihr seid richtig dicht dran. Also war es richtig, sie hat gedacht, sie ist todkrank irgendwie und hat ihn engagiert, damit der sie abballert oder erwürgt oder was weiß auch ich, wie er die umgebracht hat. Ja. Und aber jetzt ist die Frage, warum starb sie bei besser Gesundheit? Jetzt müsst ihr doch drauf kommen. Ja, weil sie gar nicht krank war. Ja, richtig. Und jetzt ist nur die Frage, was war denn? Wie kann sowas sein? Man hat versehentlich ihre Diagnoseunterlagen im Krankenhaus vertauscht. Okay, das lasse ich mal gelten. Also. Ja, ihr habt es geschafft. Also ich lese es mal vor, ne? Ja. Eine Frau starb bei besser Gesundheit und die Erklärung dazu ist, bei einer Routineuntersuchung im Krankenhaus wurde bei einer Frau HIV diagnostiziert. Hm. Um nicht leiden zu müssen, beauftragte sie einen Killer, sie möglichst schnell zu töten. Beim nächsten Untersuchungstermin erfuhr sie aber, dass ihre Blutprobe verwechselt worden war. Sie war völlig gesund. Zu spät, denn der Killer wartete bereits vor dem Krankenhaus und erfüllte seinen Auftrag. Scheiße. Das war die Story dazu. Dumm gelaufen. Ja. Aber wir haben es relativ... Was heißt hier wir? Hallo, das mit der Diagnose habe ich. Also so ein Streitpunkt in der besten Ehefrau wahrscheinlich. Genau. Ja, aber herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Aufgabe gelöst. Danke. Ja, und jetzt kann ich noch an euch einen Tipp geben. Wenn ihr auch mal mitraten wollt oder eine Idee habt, dann schreibt uns doch entweder eine E-Mail am blog@über.de oder ihr nutzt einfach die Kommentarfunktion in den Beiträgen oder nehmt uns Kontakt über das Kontaktformular auf. Wenn ihr wie Steffen oder Susanne ein Handy habt, könnt ihr auch anrufen. Unter 030 in Berlin 202 36803. Da könnt ihr auf unsere Mailbox sprechen. Vielleicht senden wir das dann, ne? Ja, und bleibt mir nur, mich bei euch zu bedanken. Gerne. Gerne. Hat Spaß gemacht mit euch? Immer wieder, Stefan. Immer wieder, gern. Ich denke mal, wird bestimmt noch die ein oder andere Folge mit euch geben. Mhm. Beim nächsten Mal wieder mit René. Ja. Okay. Der Gebieter. Der heilige René. Genau, richtig. Ja, denn war schön und kommt gut nach Hause, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüssi. Danke. Und bei euch danke fürs Zuhören. Ne? Bis denn. Der Blogcast. Jeden zweiten Sonntag auf blog.über.de.